Straßen, gaffen sie mich an, als wär ich ein Verbrecher, als hätte ich keinen Verstand. Ich will doch nur in Frieden leben, hier in meinem eigenen Land. Deshalb kann ich nicht verstehen, warum ihr mich verbannt. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf mit euren Kindereien. Hört auf, hört endlich auf, seid ihr zu feige, stolz zu sein. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf mit euren Kindereien. Hört auf, hört endlich auf, seid ihr zu feige, stolz zu sein. Ich höre euer Lachen, wenn ich den Rücken zu euch drehe. Und das alles nur, weil ich zu meiner Meinung stehe. Was ich denke, könnt ihr nicht lenken, auch nicht, wenn ihr mich schlagt. Dadurch wird mein Glaube nur stärker und ich warte auf den Tag. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf mit euren Kindereien. Hört auf, hört endlich auf, seid ihr zu feige, stolz zu sein. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf mit euren Kindereien. Hört auf, hört endlich auf, seid ihr zu feige, stolz zu sein. Seid ihr zu feige, stolz zu sein. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf mit euren Kindereien. Hört auf, hört endlich auf, seid ihr zu feige, stolz zu sein. Zu sein.